»Mal sehen, mal sehen«, hatte er sich oft auf dem langen und gefährlichen Marsch von den Eminmuil zum Morgultal gesagt, wenn ihm der Sinn nach dem Bösen stand. »Mal sehen, es könnte sein, oh ja, könnte sein, dass wir ihn finden, wenn sie die Knochen und die Kleider wegwirft, dass wir ihn finden, den Schatz. Und dann kriegt ihn der arme Smirkol zum Lohn dafür, dass er so feines Futter bringt. Und so retten wir ihn ja, den Schatz, wie versprochen. Und wenn wir ihn erst mal haben, dann soll sie's erfahren. Oh ja, dann zahlen wir's ihr heim, mein Schatz. Allen werden wir's heimzahlen.« So dachte er im stillen Kämmerlein seiner Hinterlist, das er vor ihr noch verschlossen zu halten hoffte, als er sie wieder besucht und ihr seine ergebenste Aufwartung gemacht hatte, während seine beiden Begleiter schliefen. Und was Sauron anging, so wußte er, wo sie auf der Lauer lag. Ihm war es recht, daß sie dort hauste, und dass der Hunger ihre Bosheit nicht zur Ruhe kommen ließ, denn so war sie eine verlässlichere Wache an jenem alten Weg in sein Land als jede andere Vorkehrung, die er in seiner Schleue hätte ersinnen können. Und die Orks? Gewiß, sie waren brauchbare Sklaven, aber von ihnen hatte er genug. Und wenn Kankla sich hin und wieder einen fing und ihn verspeiste, so sollte er ihr gegönnt sein. Den konnte er entbehren. Und wie ein Mensch manchmal seiner Katze, seine Katze nennt er sie, obwohl sie ihm nicht gehört, einen Leckerbissen hinwirft, so pflegte Sauron, ihr Gefangene zu schicken, mit denen er nichts Besseres anzufangen wußte. Er ließ sie zu ihrer Höhle bringen und verlangte Berichte über die Spiele, die sie mit ihnen getrieben hatte. So kamen sie beide auf ihre Kosten, erfreuten sich jeder an den eigenen Machenschaften und brauchten keinen Angriff, niemandes Zorn und kein Ende ihres Unwesens zu befürchten. Nie war auch nur eine Fliege aus Kankras Netzen entkommen, und umso größer waren nun ihre Wut und ihr Hunger. Die Bosheit, die sie gegen sich aufgebracht hatten, wußte der arme Sam Gamgi. Er spürte nur, daß eine Furcht ihn beschlich, dass eine Gefahr immer näher kam, die er nicht sehen konnte. Und dies wurde zu einer Last, die seinen Lauf hemmte und seine Beine bleischwer werden ließ. Schrecken lauerte ringsum, und vor ihnen auf dem Pass wachten die Feinde, und sein Chef in einer verrückten Laune schien ihnen geradewegs in die Arme laufen zu wollen. Als er die Augen vor den Schatten hinter sich und der Dunkelheit unter der Felswand zur Linken abwendend vorausblickte, sah er zweierlei, das seine Besorgnis noch steigerte. Er sah, dass das Schwert, das Frodo noch blank in der Hand hielt, mit blauem Feuer glühte, und er sah, dass aus dem Fenster im Turm, obwohl der Himmel dahinter nun dunkel war, noch immer ein rotes Licht schien. »Orks«, brummte er, »so kommen wir doch nie durch. Das sind Orks und noch Schlimmeres.« Dann kehrte er rasch zu der seit langem gewohnten Heimlichkeit zurück und schloss die Hand um die kostbare Fiole, die er immer noch trug. Rot von seinem eigenen warmen Blut leuchtete die Hand für einen Moment. Dann steckte er das allzu sichtbare Glas tief in eine Brusttasche und zog sich den Elbenmantel dicht um den Leib. Nun versuchte er, den Schritt zu beschleunigen. Frodo lief ihm davon und war schon gut 20 Schritt voraus. Er huschte wie ein Schatten dahin und würde in dieser grauen Welt bald nicht mehr zu sehen sein. Kaum hatte Sam das Sternglas weggesteckt, da kam sie, ein Stück voraus, links, aus einem dunklen Loch am Fuß der Felswand, kroch die abscheulichste Kreatur hervor, die er je gesehen hatte, schrecklicher als die schrecklichste Ausgeburt eines Albtraums. Ganz wie eine Spinne sah sie aus, aber riesengroß. Größer als die großen Raubtiere und furchtbarer als sie wegen der grimmigen Entschlossenheit in ihren unerbittlichen Augen. Dieselben Augen, die er eingeschüchtert und besiegt geglaubt hatte, da waren sie wieder, mordlustig glitzernd in Trauben an ihrem vorgereckten Kopf. Große Hörner hatte sie, und hinter ihrem kurzen, stielartigen Hals kam ihr dicker, gedunsener Leib zum Vorschein, ein gewaltiger, geblähter Sack, wackelnd und wabbelnd zwischen ihren Beinen. Der Rücken war schwarz mit aschfahlen Flecken, die Unterseite aber war bleich und schillernd und verströmte einen üblen Gestank. Ihre Beine waren geknickt, mit dicken Gelenkknoten hoch oberhalb des Rückens und mit Haaren, die wie stählerne Dornen abstanden. Und an jedem Bein hatte sie eine Klaue. Sobald sie den weichen Knautschleib mit den angelegten Gliedmaßen durch den Ausgang ihrer Höhle gezwängt hatte, setzte sie sich mit furchtbarer Schnelligkeit in Bewegung, bald trippelnd auf ihren knarrenden Beinen, bald in langen Sätzen. Sie war zwischen Sam und Frodo. Entweder hatte sie Sam nicht gesehen, oder sie wollte ihm, der das Licht trug, einstweilen aus dem Weg gehen und richtete all ihren Jagdeifer auf ein einziges Opfer. Auf Frodo, der ohne die schützende Fiole unbekümmert den Weg entlang rannte, ohne die Gefahr bemerkt zu haben. Schnell rannte er, aber Kankra war schneller, und mit wenigen Sätzen würde sie ihn haben. Japsend holte Sam Luft, so viel in seine Lungen noch hineinging, um zu schreien. »Achtung, hinter dir!« brüllte er. »Achtung, Chef, ich komm...« Aber plötzlich wurde sein Schrei erstickt. Eine lange, klamme Hand fuhr ihm über den Mund, und eine andere packte ihn am Hals, während etwas Drittes sich um seine Beine schlang. Er verlor das Gleichgewicht und fiel hintenüber, seinem Angreifer in die Arme. »Hab ich ihn!« zischte ihm Gollum ins Ohr. »Endlich, mein Schatz, haben wir ihn, jawohl, diesen garstigen Hobbit. Wir nehmen den, sie kriegt den anderen. Oh ja, Kankra kriegt ihn. Nichts mehr, Goll. Hat so versprochen, er wird dem Herrn nichts tun, aber dafür hat er dich, du garstiger kleiner Schnüffler.« Er spuckte Sam an den Hals. Über den Verrat und verzweifelt, weil er aufgehalten wurde, während der Chef in Lebensgefahr schwebte, fand Sam einen Schneid und eine Kraft, die alles weit überstiegen, was Gollum dem dummen, trägen Hobbit, für den er ihn hielt, zugetraut hatte. Gollum selbst hätte sich nicht schneller oder heftiger loswinden können. Die Hand vor Sams Mund glitt ab, Sam duckte sich, prallte nach vorn, um sich von dem Griff um seinen Hals loszureißen. Das Schwert hielt er noch in der Hand, und an seinem linken Arm hing an der Schlaufe Faramirs Wanderstab. Wie rasend versuchte er, sich umzudrehen und einen Stoß zu führen, aber Gollum war zu schnell. Sein langer rechter Arm schoss vor und packte Sams Handgelenk. Seine Finger, stark wie ein Schraubstock, bogen die Hand langsam und unermüdlich nach vorn abwärts, bis Sam das Schwert mit einem Schmerzensschrei fallen ließ. Und währenddessen drückte Gollums linke Hand die ganze Zeit Sams Kehle zu. Dann wandte Sam seinen letzten Trick an. Mit aller Kraft zog er sich von seinem Gegner weg, setzte die Füße fest auf, dann stieß er sich mit den Beinen vom Boden ab und warf sich mit einem Ruck nach hinten. Gollum, der ihm nicht mal diesen einfachen Trick zugetraut hatte, fiel hintenüber, Sam fiel auf ihn, und das Gewicht des stämmigen Hobbits traf Gollum in den Magen. Ein scharfes Zischen fuhr ihm heraus, und für eine Sekunde lockerte sich sein Griff an Sams Kehle. Aber noch immer hielten seine Finger Sams Schwerthand umklammert. Sam riss sich nach vorne los, stand auf und sprang nach rechts und drehte sich um das Handgelenk, das Gollum festhielt. Mit der linken Hand fasste er den Stab, holte aus und ließ ihn mit einem sausenden Hieb auf Gollums ausgestreckten Arm knallen, dicht unterhalb des Ellbogens. Quiekend ließ Gollum los. Dann rückte Sam ihm zu Leibe. Er ließ sich nicht die Zeit, den Stock von der linken in die rechte Hand zu nehmen, sondern gab ihm einen zweiten, wuchtigen Schlag. Schnell wie eine Schlange glitt Gollum beiseite, und der Stab traf statt des Kopfs seinen Rücken. Der Stab knackte und zerbrach. Gollum hatte genug. Von hinten zupacken war das Spiel, das er kannte, und in dem er selten den Kürzeren zog. Aber diesmal hatte er im Überschwang des Hasses den Fehler gemacht, zu sprechen und seiner Häme freien Lauf zu lassen, ehe er noch beide Hände am Hals des Opfers hatte. Sein ganzer schöner Plan war fehlgeschlagen, seit dieses grässliche Licht so unerwartet in der Dunkelheit aufgeleuchtet war. Und nun sah er sich einem wutentbrannten Feind gegenüber, der nur wenig kleiner war als er selbst. So ein Kampf war nichts für ihn. Sam fischte sein Schwert vom Boden auf und zückte es. Gollum kreischte, sprang beiseite, landete auf allen Vieren und sprang wie ein Frosch mit einem Riesensatz davon. Bevor Sam bei ihm sein konnte, raste er mit unglaublicher Geschwindigkeit zum Tunnel zurück. Sam setzte ihm nach, das Schwert in der Hand. Im Moment sah er rot und dachte an nichts anderes als daran, Gollum totzuschlagen. Aber bevor er ihn einholen konnte, war Gollum verschwunden. Dann, als er vor der schwarzen Öffnung stand und der Gestank ihm entgegenwehte, kam ihm wie mit einem Donnerschlag wieder der Gedanke an Frodo und das Ungeheuer. Er machte kehrt und rannte aus Leibeskräften den Pfad entlang, immer wieder Frodos Namen rufend. Er kam zu spät. Soweit war Gollums Anschlag gelungen. Sam Gamgees Entschlüsse. Frodo lag am Boden, mit dem Gesicht nach oben, und das Ungetüm beugte sich über ihn, so versessen auf seine Beute, dass es Sam und seine Rufe erst beachtete, als er ganz nahe kam. Im Heranstürmen sah er, dass Frodo schon gefesselt war, von den Fußknöcheln bis zu den Schultern mit Stricken umwunden, und das Ungetüm packte ihn mit den großen Vordertatzen, um ihn halb anzuheben und wegzuschleifen. Auf der Seite, von der Sam kam, lag schimmernd Frodos Elbenklinge auf dem Boden, wo sie ihm nutzlos entfallen war. Sam überlegte nicht lange, was zu tun sei, oder ob er tapfer, treu oder wütend genug sei, es zu tun. Brüllend sprang er vor und packte das Schwert seines Chefs mit der linken Hand. Dann ging er auf das Biest los. Nie hatte man in der wilden Welt der Untiere eine solche Attacke gesehen. Eine kleine Kreatur, nur mit zwei dünnen Stacheln bewaffnet, die mit dem Mut der Verzweiflung einem Koloss von Fell und Hornhaut zu Leibe rückt, der über ihrem gefallenen Freund steht. Als hätte Sams schwaches Gebrüll sie aus schadenfrohen Träumen gerissen, wandte Kankra ihm langsam einige ihrer bohrend bösen Augen zu. Aber fast ehe sie noch begriffen hatte, dass hier ein stärkerer Zorn auf sie eindrang, als ihr in unzähligen Jahren je begegnet war, biss das leuchtende Schwert schon nach ihrem Fuß und trennte die Klaue ab. Sam sprang unter den Bogen ihrer Beine, und mit einem schnellen Aufwärtsstoß des anderen Schwertes traf er die Augentraube an ihrem gesenkten Kopf. Eines der großen Augen wurde dunkel. Nun war der erbärmliche Wurm genau unter ihr, für den Augenblick außer Reichweite ihres Stachels und ihrer Klauen. Ihr mächtiger Unterleib mit seinem fauligen Leuchten war über ihm, und der Gestank warf ihn fast um. Aber sein Zorn reichte noch aus für einen weiteren Schlag, und bevor sie sich auf ihn sinken lassen konnte, um ihn, mitsamt seiner kleinen, unverschämten Verwegenheit zu erdrücken, zog er ihr die helle Elbenklinge mit aller Kraft der Verzweiflung über den Bauch. Aber Kankra, anders als die Drachen, hatte bis auf die Augen keine weichere Stelle am Leibe. Zerbeult und zerfurcht von Fäulnis war ihre uralte Haut, aber von innen verstärkt mit Schichten über Schichten von bösartigen Wucherungen. Die Klinge schlitzte eine klaffende Wunde hinein, aber durch diese abscheulichen Falten wäre auch die Kraft eines Menschen nicht gedrungen, und sei es auch mit einer von Elben oder Zwergen geschmiedeten Waffe, geführt von Berens oder Turins Hand. Dem Schlag nachgebend, reckte sie den großen Sack ihres Bauches hoch über Sams Kopf empor. Schäumend und brodelnd troff Gift aus der Wunde. Nun spreizte sie die Beine und ließ den Riesenleib wieder auf ihn herabsinken. Zu früh, denn Sam stand noch auf den Füßen, hatte sein eigenes Schwert fallen gelassen und stemmte mit beiden Händen die Spitze der Elbenklinge aufwärts gegen das ungeheuerliche, niedersinkende Dach. Und mit der Kraft des eigenen bösen Willens, die stärker war als die Hand jedes Kriegers, warf Kankra sich auf den bitteren Stachel. Tief und immer tiefer drang er ein, während Sam langsam zu Boden gedrückt wurde. Nie in ihrem ganzen langen Weltalter der Bosheit hatte Kankra je eine solche Qual erlitten oder sich auch nur etwas davon träumen lassen. Kein noch so tapferer Soldat des alten Gondor, kein noch so wilder Ork, der ihr in die Falle ging, hatte ihr je so standgehalten oder die Klinge so tief in ihr teures Fleisch versenkt. Ein Beben überlief sie. Den Leib wieder hochstemmend, entwand sie sich dem Schmerz, krümmte die zuckenden Beine unter sich und sprang mit einem krampfhaften Satz rückwärts. Sam war neben Frodos Kopf auf die Knie gesunken, halb betäubt von dem Gestank, mit beiden Händen noch immer das Schwertheft umklammernd. Durch Nebelschwaden vor seinen Augen sah er verschwommen Frodos Gesicht. Zäh kämpfte er gegen die Ohnmacht an, die ihn befallen wollte, und versuchte, sich in die Gewalt zu bekommen. Er hob langsam den Kopf und sah sie, nur ein paar Schritte entfernt, wie sie ihn beäugte. Aus ihrem Maul troff giftiger Speichel, und grüner Schleim sickerte unter ihrem verletzten Auge hervor. Da kauerte sie, den bebenden Leib flach auf den Boden gedrückt, die großen Bögen der Beine zitternd, weil sie sich zum Sprung bereit machte, diesmal um das Opfer zu zermalmen und totzustechen, nicht nur um es mit einem kleinen Giftspritzer zu beruhigen, diesmal wollte sie es töten und dann in Stücke reißen. Selbst noch auf den Knien lag und dem Tod in ihren Augen entgegensah, kam ihm ein Gedanke, als hätte eine Stimme von fern zu ihm gesprochen. Er griff mit der linken Hand in die Brusttasche und fand, was er suchte. Kalt, hart und gediegen fühlte er sich an in dieser Welt von Spuk und Grauen. Galadriels Fiole. »Galadriel«, sagte er schwach. Und dann hörte er Stimmen, von fern aber deutlich. Die Rufe der Elben, wie sie unter den Sternen durch die freundliche Nacht des Auenlands schritten, und die Musik der Elben, wie er sie schlafend in der Kaminhalle in Elronds Haus gehört hatte. »Gilthoniel a Elbereth«. Und dann wurde ihm die Zunge gelöst, und seine Stimme rief in einer Sprache, die er nicht kannte, »A Elbereth, Gilthoniel, Omenel Palandiriel, Lenalon si din Guruthos, Atironin Fanuilos.« Und mit diesen Worten kam er auf die Füße. Etwas taumlich noch, aber er war wieder der Alte, Samwise, der Hobbit, Hamfasts Sohn. »Nun komm, du Miststück«, rief er, »du hast meinen Chef verwundet, du Biest, und das soll dich teuer zu stehen kommen. Wir gehen gleich weiter, aber erst mal rechnen wir mit dir ab. Komm schon, koste noch mal meine Klinge!« Und als hätte sein unbezähmbarer Mut die Kräfte des Glases auf den Plan gerufen, flammte es plötzlich auf wie eine weiße Fackel in seiner Hand. Wie wenn ein Stern vom Firmament herabspränge, durchglühte es die düstere Luft mit einem unerträglichen Licht. Kein solches Schrecknis vom Himmel hatte Kankra je ins Gesicht gebrannt. Die Strahlen drangen in ihren verwundeten Kopf und durchsengten ihn mit unerträglichem Schmerz, und die furchtbare Entzündung sprang von Auge zu Auge über. Sie wich zurück, wild mit den Vorderbeinen fuchtelnd, das Augenlicht gesprengt von inneren Blitzen, der Geist in Qualen. Dann wandte sie den verstümmelten Kopf ab, taumelte beiseite und begann Klaue vor Klaue setzend zu der Öffnung in der dunklen Felswand hinter ihr zu kriechen. Sam ging auf sie los. Er torkelte wie ein Betrunkener, aber er ging auf sie los, und Kankra gab sich endlich geschlagen. Geduckt und ganz klein geworden vor Furcht, versuchte sie ihm mit ruckenden, zittrigen Sprüngen zu entkommen. Sie erreichte ihr Loch, presste sich flach auf den Boden und kroch hinein, eine gelbgrüne Schleimspur hinterlassend. Sam versetzte ihr einen letzten Hieb auf die nachschleifenden Beine. Dann fiel er zu Boden. Kankra war fort. Und ob sie lange in ihrer Höhle lag und sich dem Wehleid ihrer Wunden und ihrer Bosheit hingab, ob die langen Jahre der Finsternis sie von innen heraus heilten und ihre Augentrauben nachwachsen ließen, bis sie, hungrig wie der Tod, von Neuem in den Schluchten des Schattengebirges ihre Schlingen legte. Davon wird in dieser Erzählung nicht berichtet. Sam war allein. Müde schleppte er sich zurück zu Frodo, als der Abend des namenlosen Landes sich über den Kampfplatz senkte. »Chef! Mein lieber Chef!« sagte er. Aber Frodo gab keine Antwort. Als er den Weg entlang rannte, voll Freude, wieder im Freien zu sein, war Kankra mit fürchterlicher Geschwindigkeit von hinten herangekommen und hatte ihn einmal kurz in den Hals gestochen. Nun lag er da, bleich im Gesicht, hörte nicht und rührte sich nicht. »Chef! Mein lieber Chef!« sagte Sam noch einmal, und dann horchte er lange auf ein Lebenszeichen, aber vergebens. So schnell er konnte, schnitt er die dicken Spinnenfäden durch, mit denen Frodo gefesselt war. Dann legte er ihm das Ohr auf die Brust und an den Mund, aber keine Lebensregung war zu spüren, nicht das leiseste Klopfen des Herzens. Immer wieder rieb er Frodo die Hände und Füße und strich ihm über die Stirn, aber alles blieb kalt. »Frodo! Herr Frodo!« rief er. »Lass mich doch hier nicht allein! Ich bin Sam! Geh nirgendwo hin, wo ich nicht mit kann! Wach auf, Herr Frodo!« »Oh, wach doch auf, Frodo, verdammt noch mal, wach auf!« Dann überlief ihn die heiße Wut, und er stapfte um Frodo herum, fuchtelte mit dem Schwert in der Luft, hieb auf die Steine los und brüllte Schimpfworte ins schwarze Land hinüber. Bald kam er zu Frodo zurück, beugte sich über ihn und betrachtete sein Gesicht, wie es bleich in der Dämmerung lag. Und plötzlich sah er, dass er in dem Bild war, das ihm Galadriels Spiegel in Lorien gezeigt hatte. Frodo, bleich im Gesicht, fest schlafend, am Fuß einer dunklen Felswand. Oder jedenfalls hatte er damals geglaubt, dass er fest schlafe. »Tot«, sagte er, »er schläft nicht. Er ist tot.« Und als ob seine Worte das Gift zu neuer Wirkung gebracht hätten, schien es ihm, dass Frodos Gesicht sich fahlgrün verfärbte. Dann warf er sich zu Boden und zog sich die graue Kapuze über den Kopf. In seinem Herzen wurde es Nacht, und er wusste von nichts mehr. Er kam und aufblickte, lagen Schatten ringsum, aber wie viele Minuten oder Stunden die Welt sich ohne ihn weitergeschleppt hatte, konnte er nicht sagen. Er lag noch immer am selben Platz, und sein Chef lag noch immer tot neben ihm. Die Berge waren nicht eingestürzt und die Welt nicht untergegangen. »Was soll ich nur machen? Was soll ich machen?« sagte er. »Bin ich umsonst den ganzen Weg mit ihm gegangen?« Und dann hörte er sich in seiner Erinnerung etwas sagen, das er zu der Zeit, als er es sagte, zu Beginn ihrer Fahrt, gar nicht verstanden hatte. »Ich habe noch etwas zu tun, bevor es vorbei ist. Ich muss das erledigen, Herr, wenn du mich verstehst.« »Aber was kann ich denn tun? Doch nicht den Herrn Frodo tot, unbegraben hier oben auf den Bergen liegen lassen und nach Hause gehen. Oder weitergehen?« »Weitergehen?« wiederholte er, und für einen Moment bebte er vor Furcht und Ungewissheit. »Weitergehen? Ist es das, was ich zu tun habe? Und ihn hier liegen lassen?« Dann endlich begann er zu weinen. Er trat zu Frodo hin, legte ihn zurecht, die kalten Hände über der Brust gefaltet und in seinen Mantel gehüllt. Und dann nahm er sein eigenes Schwert und legte es Frodo zur Seite, und zur anderen Seite legte er den Wanderstab, Faramirs Geschenk. »Wenn ich weitergehen soll«, sagte er, »dann muss ich dein Schwert mitnehmen, wenn du gestattest, Herr Frodo. Aber dieses hier leg ich neben dich, so wie es neben dem alten König im Hügelgrab gelegen hat. Und du hast ja noch das schöne Mithrilhemd vom alten Herrn Bilbo an. Und dein Sternglas, Herr Frodo, das hast du mir geliehen. Und ich werde es noch brauchen. Denn nun werde ich immer im Dunkeln gehen. Es ist eigentlich zu schade für mich, und die hohe Frau hat es dir geschenkt. Aber vielleicht kann sie es verstehen. Verstehst du mich, Herr Frodo? Ich muss weitergehen.« Aber er konnte nicht gehen, noch nicht. Er kniete nieder und nahm Frodos Hand und konnte sie nicht loslassen. Und Zeit verging, aber immer noch kniete er neben seinem Chef, hielt seine Hand und versuchte, mit sich selbst ins Reine zu kommen. Er suchte die Kraft, sich loszureißen und auf die einsame Fahrt zu gehen, zur Rache, Wenn er einmal loskäme, würde sein Zorn ihn über alle Straßen der Welt tragen, bis er den Schuft endlich hätte. Gollum. Und der sollte dann irgendwo jämmerlich verrecken. Aber das war es nicht, was er sich vorgenommen hatte. Dafür, seinen Herrn zu verlassen, würde sich nicht lohnen. Damit konnte er ihn nicht zurückholen. Mit nichts. Besser, sie wären beide tot. Und auch das würde eine einsame Fahrt. Er blickte auf die blanke Spitze des Schwertes. Er dachte an all die Stellen auf dem Weg hinter ihm, wo eine schwarze Kluft wartete, ein Sturz ins Nichts. Das war auch kein Entrinnen. Das hieße gar nichts tun, nicht mal trauern. Das war es nicht, wozu er sich mit auf den Weg gemacht hatte. »Was soll ich denn tun?« rief er noch einmal. Und nun schien ihm die leidige Antwort ganz klar zu sein. »Es erledigen. Noch ein einsames Stück Wegs. Das Schlimmste.« »Wie? Ich allein soll zur Schicksalskluft und alles erledigen?« Noch war ihm bang, aber der Entschluss reifte. »Wie? Ich sollte ihm den Ring abnehmen? Der Rat hat das Ding doch ihm gegeben!« Aber sogleich wusste er die Antwort. »Und der Rat hat ihm Gefährten mit auf den Weg gegeben, damit sein Vorhaben nicht fehlschlägt. Und du bist von allen Gefährten der Letzte. Das Vorhaben darf nicht fehlschlagen.« »Wenn ich doch nur nicht der Letzte wäre«, stöhnte er. »Wenn doch nur der alte Gandalf hier wäre oder sonst jemand. Warum muss ich mich ganz allein entschließen? Ich tu doch sicher das Falsche. Und mich vordrängen und den Ring zu nehmen, dazu bin ich doch nicht der Richtige.« »Aber du hast dich nicht vorgedrängt. Du bist vorgedrängt worden. Und was heißt schon, du seist nicht der Richtige? Herr Frodo, könnte man sagen, und Herr Bilbo waren's doch auch nicht. Die haben sich nicht selbst ernannt.« »Also gut, ich muss mich entschließen. Und das werde ich. Aber natürlich tue ich das Falsche. Sonst wäre ich ja nicht Sam Gamgee. Sehen wir mal, wenn man uns hier findet, oder Herrn Frodo findet, und er hat das Ding bei sich, nun, dann kriegt es der Feind. Und damit wäre alles aus. Mit Lorien und Bruchtal, mit dem Auenland und uns allen. Und wenn ich noch mehr Zeit vertrödle, ist sowieso alles aus. Der Krieg hat angefangen, und höchstwahrscheinlich verläuft er schon wunschgemäß für den Feind. Keine Chance, mit dem Ding umzukehren und Rat oder Erlaubnis einzuholen. Nein, entweder bleib ich hier sitzen und warte, bis sie kommen und mich über Frodos Leiche totschlagen und das Ding nehmen, oder ich nehme es selbst und geh los.« Er holte tief Luft. »Da bleibt nur...« Sehr behutsam öffnete er die Spange am Hals und schob die Hand unter Frodos Hemd. Dann hob er mit der anderen Hand Frodos Kopf an, küsste ihn auf die kalte Stirn und streifte vorsichtig die Kette darüber. Er bettete den Kopf sanft wieder zur Ruhe. Nichts regte sich in dem stillen Gesicht, und dies, mehr als alle anderen Zeichen, überzeugte Sam endlich davon, dass Frodo tot war und die Fahrt nicht fortsetzen würde. »Auf Wiedersehen, mein guter Chef«, murmelte er. »Verzeih deinem Sam. Er kommt wieder hierher, wenn die Sache erledigt ist, und er es schafft. Und dann verlässt er dich nicht wieder. Bleib still hier liegen, bis ich wieder da bin. Möge nichts Böses dir zu nahe kommen. Und wenn die hohe Frau mich hören und mir einen Wunsch erfüllen könnte, dann würde ich mir wünschen, dass ich zurückkomme und dich vorfinde. Auf Wiedersehen.« Dann bog er den Hals vor und hängte sich die Kette um. Sofort zog das Gewicht des Rings ihm den Kopf abwärts, als hinge ein großer Stein daran. Doch allmählich, als ob das Gewicht abnähme oder ihm neue Kräfte zuwüchsen, konnte er den Kopf wieder heben. Aufzustehen kostete einige Anstrengung, aber dann merkte er, dass er gehen und die Last tragen konnte. Und für einen Moment hob er die Fiole und blickte auf Frodo hinab. Und das Licht, das nun mild leuchtete wie der Abendstern im Sommer, zeigte Frodos Gesicht wieder in seiner echten Farbe, bleich, aber schön und mit etwas Elbischem darin, der Farbe von einem, der lange im Schatten gewandert ist. Und mit dem bitteren Trost, den dieser letzte Anblick gewährte, wandte Sam sich ab, steckte das Licht weg und stapfte in die zunehmende Dunkelheit davon. Er brauchte nicht weit zu gehen. Der Tunnel lag ein Stück weit hinter ihm, die Passspalte kaum 200 Schritt voraus. Der Pfad war in der Dämmerung sichtbar, eine tiefe, in Jahrhunderten ausgetretene Furche, die in einem langen Graben mit Felsen zu beiden Seiten sacht bergauf führte. Der Graben wurde zusehends schmaler. Bald kam Sam zu einer langen Treppenflucht mit breiten, flachen Stufen. Der Orkturm, schwarz und drohend, stand nun dicht über ihm, und das rote Auge darin glühte. Im dunklen Schatten darunter war er gut gedeckt. Er kam ans obere Ende der Treppe und war in der Felsspalte. »Ich habe mich entschlossen«, sagte er sich immer wieder, aber es stimmte nicht. Er hatte sich zwar alle Mühe gegeben, sich die Sache zu überlegen, aber was er nun tat, ging ihm wieder die Natur. »Habe ich mich falsch entschieden?«, brummte er. »Was hätte ich